Ahoi. Nein, wir sind nicht auf See. Ahoi heißt tatsächlich Hallo auf Tschechisch. Und hier ist eure Anja aus Berlin. Und es geht heute um... Oder aber um... Ganz ehrlich, diese Standard-Klingeltöne, die hört man doch an jeder Ecke. Auswahl, auf da. Klar, es gab mal so einen richtig coolen Dubstep-Mix von gerade diesem Ton. Aber mal ehrlich, wenn man den in der Bahn hört und man hat den zufällig selber, denkt man doch allen Ernstes, war das jetzt mein Handy? Kennt ihr das Problem, dass euch einfach diese Standard-Klingeltöne nerven? Ich kenne das Problem zur Genüge und ich kann euch heute vielleicht sogar Abhilfe schaffen mit diesem tollen Trick. Und zwar sowohl für Windows als auch für Mac. Allerdings werde ich es heute am Beispiel vom Mac beschreiben. Euer Handy könnte vielleicht zum Beispiel so klingeln. Euer Handy könnte zum Beispiel so machen, wenn ihr eine Voicemail bekommt. Das war übrigens ein Fragment von meiner alten Spieluhr. Oder machen, wenn ihr eine SMS bekommt. Oder aber, wenn jemand anruft, so klingeln. Das ist meine alte Spieluhr. Oder Kuhalska. Gehen auf Thronesspieluhr. Auswahl. Cocknicks. Diesen Ton habe ich zum Beispiel für meine beste Freundin. Oder mit dem hier. Auswahl. Könnt ihr euch wecken lassen? Bei dem steht garantiert der letzte Langschläfer noch senkrecht im Bett, ne? Wer es gruselig mag und sich mit Horrorfilmen auskennt, der kann den hier nehmen. Annabelle's Music Box. Oder in meinem Fall. Die tschechische Nationalhymne. Aber ich mag doch lieber meine alte Spieluhr. So. Tja. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wie macht sie das? Wie macht sie das? Früher ging das ja so, und ich erkläre euch mal, wie die Prozedur früher war. Früher musste man ein Stück, das man entweder sich aus dem Internet gezogen hatte oder aber das man selbst geschnitten hat mit einem Schnittprogramm wie Audacity oder ähnlichem, einfach in iTunes importieren, also einfach ist gut gesagt, dann ins Kontextmenü eine AAC-Version erstellen, automatisch zu iTunes hinzufügen, in diesen Ordner kopieren, also in den Ordner automatisch hinzufügen, musste man diese Datei einfügen, dann in der iTunes Mediathek, in iTunes selber, ganz, ganz langwierig nach diesem einen Musikstück, nach dieser einen Datei suchen und dann musste man das im Explorer öffnen, den Pfad anzeigen lassen und die Endung M4A einfach in M4R ersetzen. Das ist heute nicht mehr so. Es ist vieles einfacher geworden, auf der anderen Seite wieder komplizierter. Das Problem an der Geschichte ist, dass Apple seit iTunes 12. Schlag mich tot, die genaue Endung weiß ich nicht, die Klingeltöne und den App Store aus iTunes rausgenommen hat. Den App Store aus gutem Grund. Das hat den Grund, weil die Apps nicht richtig synchronisiert wurden. Bei den Klingeltönen weiß ich es nicht und mein Kumpel weiß es auch nicht. Den habe ich nämlich gefragt, warum das so ist. Fakt ist, man kann jetzt in dem iPhone selber unter Töne und Haptik unter dem Menüpunkt Käufe wiederherstellen, seine gekauften Klingeltöne wiederherstellen. Aber ganz ehrlich, so viel Klingeltöne hat Apples iTunes Store nun wirklich nicht im Angebot. Da lohnt es sich doch lieber, kostenfrei Klingeltöne über verschiedene Programme und Webseiten sich zu ziehen und das dann fürs iPhone zu adaptieren. Das ist zum Beispiel das, was ich mache. Sowas wie Annabels Musicbox, die polnischen Töne oder die tschechische Hymne oder meine alte Spieluhr. Das sind alles Aufnahmen, die ich entweder selbst gemacht oder aus dem Internet gezogen habe und dann wie folgt verändert habe. Und ich möchte es gerne mit euch machen. Ich habe ein paar Aufnahmen geladen aus dem Internet und ich möchte euch ein Beispiel geben von einer Aufnahme. Wir gehen jetzt mal in Downloads. Wiedergabe-Taste. Ich mach mal leiser. Du befindest dich derzeit auf Taste um Safari. Können wir das machen wir mal zu. Name können unterstrich wie unterstrich mir unterstrich special add name Taste. Wir haben Folgendes zur Auswahl, um was wir uns jetzt kümmern können. Können unter DJ Name Taste können unterstrich jetzt in für die Techno-Friends unter euch. Wir haben diese schöne Spieluhr-Melodie. Ich mag Spieluhren. Ich liebe Spieluhren, wirklich. Jetzt. Wir haben in Musik unterstrich. Diese schöne jetzt. Melodie. Wir haben in Musik und das hier. Jetzt. Und wir haben das bekannte Stück hier. Johann Pachelbels Kanon in D-Moll. Ein sehr schönes Stück. In Fabler unterstrich. Und wir haben ein Lied aus einem Computerspiel, nämlich aus Fable. Wer das kennt oder wer... Ich habe die Let's Plays in YouTube geguckt. Wir haben das hier. Da hört man sogar noch richtig, wie es aufgezogen wird. Sehr schön. In Cockmix MP. So, ich würde vorschlagen, wir kümmern uns mal um Name-Taste, können unterstrich wie das hier, come with me. Und zwar gehen wir jetzt, mache ich mal zu. Schließen, drücken, Cockmix, Audacity 2.2, iTunes, iTunes haben wir schon offen. Schließen, Taste. Nein, das wollen wir nicht. Ich mach mal Zeile einer Glied. Status leer, Zeit ausschließen, Taste. Ich habe mal die Stimmgeschwindigkeit angepasst. Nicht jeder kann schnell arbeiten. Deswegen mache ich das, dass es sehr gut verständlich ist. Wir gehen jetzt erstmal auf die Musiktabelle. Mediathek. Und zwar müsst ihr auswählen Mediathek. Schließen im Sub weiter. Apple Lob als nächstes. Zurück, vor Musik, iPhone, einblend. Für dich entdecken Radiostore seit vertikale Trenner Seitenleiste Mediathek Tabelle Zeile 5 von 27 Titel. Das heißt, ihr müsst in der Seitenleiste Mediathek Titel auswählen. Und zwar in der Seitenleiste Mediathek. Es gibt noch die Seitenleiste iPhone, aber dazu kommen wir später. Wir sind in der Seitenleiste Titel und gehen jetzt mit Befehl, Wahl und FN in die Tabelle. Musik, Tabelle, Zeile 1 von 1052. Wow, habe ich viel. Okay, dann interagieren wir mit dieser Tabelle mit Befehl, Wahl, also mit Voice-Over-Taste, Shift und Pfeil runter. In Musik, Tabelle, Zeile 1 von 1052, Statusname, Out of the Window, iCloud Download laden, Taste, Dauer, 4.38 Uhr, Künstler, eine... Okay, was wichtig ist, wenn ihr einen Apple-Klingelton erstellt, die Android-Nutzer unter euch werden das sicher kennen, oder wer schon mit Android gearbeitet hat, der weiß, dass man ganze Lieder als Klingeltöne nehmen kann. Das kann man hier nicht. Leider, muss ich sagen. Denn man hat nur einen Spielraum von mittlerweile 45 Sekunden. Früher waren das, glaube ich, nur 30 Sekunden. Und das hat Apple jetzt, glaube ich, sogar ein bisschen erweitert. Denn jetzt sind es 45 Sekunden, die man Zeit hat für diesen Klingelton. Und wir schauen mal. Wiedergaben. Zweifach Jan Album Le Künstler Dauer. Nur iCloud Download. Dau Künstler Album leer. Jan Rilly Alp Künstler Le Dauer. Nur iCloud Download Name. Leerzeichen. Gehen wir mal in die Spalte Name und gehen mit VoiceOver und Pfeil hoch und Pfeil runter können wir innerhalb der Tabelle navigieren und zwar zeilenweise. Leerzeichen, Leerzeichen 09 Wyatz Zlog 0704 Rotz 0330 Access Uwaga Uwaga Uwaga Text Textos Tetetes Sugir Spielu Kubas Kuba Put Put Süd Otswod Otswod ohne Titel Meisters Mun Mutsu Musikbox Musikbox unterstrich Volt Musik Musik Musikbox Musikbox Musikbox Musik unterstrich Box unterstrich Dancer Musik unterstrich Box Martin Garrix, Madias Löffli und Kozio Egm, Koisanka, Koisank, Jonas, Jesik, Hilfe, Harib, Goral, Gorals, Ganyaman, Gemiftrons, Gemif, Eva, D, Kok, Koknix, Kok, Köm, Unterstrich, Wied, Unterstrich, Mi, Unterstrich, Special. Hier haben wir es schon. Okay, das ist die richtige Datei. Die haben wir jetzt ausgewählt. Jetzt gehen wir mit VoiceOver und M für Menü. Menüleiste Apple. Sind wir im Apple-Menü. So. Dann geht ihr einmal VoiceOver-Taste Pfeil rechts. iTunes. Du befindest dich derzeit Apple iTunes. Gehen wir ins... Du befindest Ablage. Ablage. Du befindest... Ihr habt erst iTunes, dann Ablage. Das ist wie in Windows die ganze Menüleiste, Datei, Bearbeiten, Ansicht, Extras etc. Genau, und das habt ihr in iTunes so, iTunes, Ablage, Bearbeiten, Titel, Darstellung, Steuerung, Account, Fenster, Hilfe. Ähnlich wie in Windows und wir brauchen aber den Punkt Ablage. Titel, Bearbeiten, Ablage, iTunes, Ablage. Und wir gehen runter, bis es heißt konvertieren. Konvertieren Untermenü. Es ist ein Untermenü. Das klappen wir auf. Drücken konvertieren Untermenü. Version für iPod oder iPhone erstellen, grau dargestellt. Das ist ausgegraut. Version für iPad oder Apple TV erstellen, grau dargestellt. ID 3 Text konvertieren Ellipse. Arc Version erstellen. Das brauchen wir. AAC-Version erstellen. Und jetzt? Drücken ARC-Version erstellen. Grau dargestellt. Menü schließen. Können unterstrich wie unterstrich mir unterstrich. Und jetzt hat er es gemacht. So, und jetzt gehen wir bei dem Titel ins Kontextmenü. Menü. Für zur Playlist hinzufügen. Zu Gerät hin. Können unterstrich als nächstes später Sender Titel info zu Favorit gefällt Album im iTunes kopieren. Einsatz im Finder anzeigen. Im Finder anzeigen. Bei Windows wird es so sein, dass man ins Kontextmenü gehen muss und Dateipfad öffnen anklicken muss. Jedenfalls war das bei Windows 7 und bei XP so, dass man das machen konnte. Wie das bei Windows 10 ist oder bei späteren Windows-Versionen, weiß ich nicht. Ich habe Windows schon lange nicht mehr benutzt. So, und jetzt gehen wir mit VoiceOver und Leertaste in diesen Punkt. Drücken Finder und noch ein Album, Fenster. Gut, dann sind wir automatisch in diesem Ordner drin, wo diese ganzen Dateien gespeichert werden. Wir gehen jetzt in die Dateitabelle. Listendarstellung, Tabelle. Listendarstellung, Tabelle, das hört sich gut an. In Listendarstellung, Tabelle, können unterstrich wie unterstrich mi unterstrich special m4a apple mpeg 4 audio. So, findest und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Das ist bei Mac und Windows dasselbe Prozedere. Ab jetzt ist es so, dass man bei Windows muss man noch umbenennen auswählen, beziehungsweise man konnte das immer mit Cursor-Routing bei der Braillezeile machen. Hier ist es so, dass man einfach die Enter-Taste drücken muss. Und zwar aufpassen, die Enter-Taste ist unter Mac nicht für die Zeilenschaltung zuständig, beziehungsweise für das Öffnen von Dateien. Die Enter-Taste ist fürs Umbenennen. Und zwar können unterstrich wie können pro M4A. Wir sind jetzt bei der Dateiendung und zwar ist es aufgeteilt. Standardmäßig kann man die Dateiendung nicht erreichen. Man muss wirklich bis ganz ans Ende gehen und dann kann man die Dateiendung erreichen und auch bearbeiten. So, wir löschen jetzt das A und ersetzen es durch ein R. Das R steht für Ringtone. Können unterstrich wie unterstrich mi unterstrich special M4R. M4R. Das ist ganz wichtig. Dieses Format muss die Datei haben, damit es vom iPhone als Klingelton erkannt wird. Genau. Und jetzt kommt Folgendes. Wir gehen mit Enter, gehen wir wieder raus. Punkt M4A behalten. Standard. Wenn du die Änderung möchtest, du das Suffix wirklich von Punkt M4A in Punkt M4A ändern? Wenn du die Änderung machst, wird diese Datei möglicherweise mit einem anderen Programm geöffnet. Punkt M4A behalten. Standard. Taste. Das wollen wir nicht. Du bist Punkt M4R verwenden. Taste. Das wollen wir. Also das System warnt uns praktisch ähnlich wie bei Windows. Wenn du die Dateiendung wirklich änderst, wird die Datei eventuell unbrauchbar. Das war früher die Meldung von Windows. Hier ist es so, dass viele Dateien automatisch gewandelt werden von Mac. Und das ist nur zu unserem Vorteil. Denn jetzt können wir sagen, M4R verwenden, gehen wir drauf. Und noch ein Album. Erstmal hat er gemacht. Das heißt, er hat gearbeitet. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen, jetzt wird es nämlich sehr einfach. Früher musste man das nämlich anders machen. Man musste das früher in iTunes erstmal die Klingeltöne auf dem System synchronisieren und dann mit dem iPhone synchronisieren. Das war ein sehr langes, sehr unfeines Prozedere. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man mit Befehlstaste C können unterstrich wie unterstrich mi unterstrich special M4R kopieren. Sagt er auch, kopieren ist jetzt in der Zwischenablage. So, mit Alt-Tab springen wir zurück zu iTunes. iTunes, Fenster. So, wir gehen jetzt außerhalb Musik. Gehen wir raus aus dieser Tabelle. Schließen, Taste, Such, zurück, wie, weit, ein, als, Feld, zur, vor, Musik, iPhone, Mediathek, führt, entdecken, Radio, Store, Seitenleiste, Mediathek, Tabelle. Wir brauchen jetzt die Seitenleiste. In Seite, Mediathek, bearbeiten. Wir sind jetzt im Bereich Mediathek. Zuletzt hinzugefügt, Künstler, Alben, Titel, Genres, Musikvideos, geladen, Geräte, Ausblenden, Taste, iPhone, User, 44. Das ist mein erweitert. iPhone. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir weitergehen auf Musik, Ebene, Filme, TV-Sender, Podcasts, Bücher, Hörbücher, Töne. Töne. Nicht drücken. Es reicht, wenn man dort ist. Diesen Ordner kann man nämlich nicht öffnen. Man kann da nichts machen. So. Jetzt ist es so, dass man mit Befehlstaste und V einsetzen. Pling. Und jetzt können wir gerne in unsere Einstellungen gucken, in den Bereich Töne und Haptik. Ob denn dieser Klingelton, den wir jetzt gerade erstellt haben, mit Hilfe von iTunes, ob der jetzt hier ist. Sprache. E-Mail gesendet. Neue Voicemail. Nachrichtenton. Klingelton. Musikbox. Wir haben hier schon den Bereich Klingeltöne, haben wir gleich offen, die Einstellungen. Musikbox unterstrich. Auftakt. an der Strand, Outbox, Musikbox, Musikbox, Auswahl, Goralska, Game of Thrones, können unterstrich wie unterstrich mir unterstrich special. Aha, da ist er. Come with me, special. Und wir wählen ihn aus. Auswahl, können unterstrich wie unterstrich. Stark, oder? Und jetzt braucht ihr kein... Und ihr braucht kein... Auswahl. ...mehr zu hören. Die Zeiten von... Auswahl. Auf. ...sind längst vorbei. Auch für uns Blinde. Ist das nicht fantastisch? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Eins möchte ich vielleicht noch loswerden, und zwar einen Tipp, wo man Klingeltöne sich runterladen kann. Es gibt zum Beispiel eine App, die gibt es auch fürs iPhone, allerdings ist die nicht sehr gut. Sie ist relativ barrierefrei, allerdings gibt es dort längst nicht alle Klingeltöne zur Verfügung. Die App heißt Zedge. Z-E-D-G-E. Zedge gibt es aber auch als Website. Die Android-App ist viel besser, ist eigentlich mit Talkback auch zu bedienen, aber wir sind hier beim iPhone. Die Seite von Zedge ist auch sehr gut, und zwar die Suchfunktion kann man dort benutzen und man kann sich die Klingeltöne auch auf den Computer ziehen. Und so dann schauen, dass man die Klingeltöne umgewandelt bekommt. Eben mit dieser Methode, die ich euch gerade beschrieben habe.